1 Live. Domian. Sind wir heute pünktlich? Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid, auch pünktlich da seid. So muss es ja sein. Wir haben heute eine freie Themennacht und das heißt ja, ihr könnt euch gerne melden, wenn ihr mit mir reden oder diskutieren wollt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Markus ist 23 Jahre alt und jetzt mein erster Gast. Hallo Markus. Hallo Domian. Hallo Markus. Also vorerst muss ich dir sagen, dass ich deine Sendung sehr, sehr mag. Ich verfolge sie schon seit längerem und ich finde das einfach gut, was du machst. Sehr nett von dir. Vielen, vielen Dank. So, und jetzt auch zu dir. Vornherein ein Gruß an Mirko Manske, bitte. So, das ist jetzt raus, was ich ja nicht so gerne habe, du weißt, aber nun ist es passiert. So, über was reden wir? Wir reden über Internetkriminalität, beziehungsweise das, was ich mein ganzes Leben lang mache und damit, wo ich mein ganzes Leben lang mein Geld mit verdiene. Also du machst Internetkriminalität, du begehst Internet. Richtig, auf höchster Ebene. Nämlich, was machst du? Also, ja, wo soll ich denn anfangen? Das Spektrum ist eigentlich relativ groß, was das angeht. Damals, ich kann ja mal ein kleines bisschen erzählen, damals, mit 6 Jahren, sage ich mal, habe ich so meinen ersten PC bekommen von meinem Kommunionsgeld und da habe ich mich halt das erste Mal so wirklich mit dem Thema PC beschäftigt. Natürlich als erstes nur so ein bisschen surfen, da damals musste man ja immer noch 17 Cent pro Minute und sowas bezahlen. Und dann so im Alter von 14 Jahren habe ich mich so für Computerspiele natürlich interessiert. Und das Problem war immer, dass ich... Kleine Zwischenfrage. Sprichst du mit einer Freisprechanlage? Ja. Nee, ich spreche über ein Headset. Ja, es klingt nicht gut. Kannst du nicht normal mit dem Handy sprechen? Nicht über das Headset? Leider nicht. Okay, gut. Aber jetzt nicht zu lange Einleitung. Was hast du auf dem Carports? Okay. Was hast du gemacht? Ich habe BDs geführt, das heißt also, ich habe Leuten einen gefälschten Personalausweis gegeben, die haben dann ein Bankkonto darauf erstellt. BDs, Kurzform BD, lang ausgesprochen, beziehungsweise die Langform heißt Bankdrop. Im Grunde genommen ist es ein Bankkonto, das auf einer Fake-ID basiert, quasi auf einer nicht wirklichen Identität, das heißt ein gefälschter ein gefälschter Personalausweis. Ich gebe den dann meinen Läufern sozusagen, die gehen dann zur Bank, machen da einen Bankjob so gesehen für mich auch. Dann habe ich dann du musst das deutlich erklären. Du hast jetzt so viele Fachvokabeln da drin, da kommen die meisten Leute nicht mit. Du musst es klarer erklären. Okay. Also ihr müsst euch das so vorstellen. Ich bestelle mir einen gefälschten Personalausweis. Du bestellst dir einen gefälschten Personalausweis. Wo bestellst du dir einen gefälschten Personalausweis? Es gibt viele Kontakte. Ich habe viele Kontakte. Zum Beispiel den CC-Baba. Das ist also zum Beispiel ein Kollege von mir aus dem Internet. Der macht gefälschte Dokumente. Bei dem kaufe ich dann zum Beispiel für 300 Euro einen Personalausweis. Und dann gibt es natürlich sozusagen diese Läufer. Das sind sozusagen die Leute, die für mich Bankkonten eröffnen auf diesen Personalausweisen. Dann habe ich da mein Bankkonto, sprich ohne Geld drauf, mache dann Fake-Anzeigen bei eBay rein und die Leute kaufen dann so gesehen Produkte, die sie gar nicht erhalten werden. Innerhalb einer Woche oder so kriege ich da zwischen 10 bis 30.000 Euro drauf. Du verkaufst also Sachen, die du gar nicht besitzt. Du nimmst das Geld von den Leuten ein und lieferst denen aber nicht die Ware. Genau, ich stecke mir quasi einfach das Geld in meine eigene Tasche ein. Und du machst im Monat bis zu 30.000 Euro Gewinn? Im Monat, in der Woche. In der Woche? Ja, also es variiert. Es kommt drauf an, wie die Produkte laufen, wie es gerade steht, was die Leute halt haben wollen. Whiskys zum Beispiel laufen gut, was ich gar nicht empfehlen würde. Markus, grundsätzliche Frage, bevor wir weitermachen. Wir kapieren, wenn es denn stimmt, was du erzählst, dass du hochkriminell agierst im Internet und Menschen betrügst. Richtig. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich bin ein Berufskrimineller. Ich bin ein Jetzt stellt sich mir natürlich sofort die Frage, warum erzählst du mir das und in aller Öffentlichkeit? Warum? Ich möchte auch ein bisschen Aufklärung für die Leute. Nachdem du die Leute bescheißt, willst du jetzt ein bisschen Aufklärung? Ja, natürlich will ich auch wissen, natürlich will ich auch ein bisschen Aufklärung für die Leute haben. Und dir ist doch klar, welche Folgen so ein Gespräch hat für dich in der Öffentlichkeit und zu Recht auch hat. Ich bin komplett anonym, ihr könnt mich gar nicht ordnen. Das ist das Erste. Ich will natürlich auch aufsteigen. Das Problem ist halt, dass man süchtig, also es ist wie eine Sucht. Was meinst du, was wir alles können? Aber das sei nur dahingestellt. Ja, genau, das sei nur dahingestellt. Warum, wenn du reuig bist, wenn du sagst, ich bereue das, wie viele Jahre machst du diesen heftigen Betrug? Jetzt fang nicht mit 6 Jahren an, sondern sag mal Klartext, wie viele Jahre du das machst. Also angefangen, das erste Mal, mein erstes Computerspiel, sage ich mal, zu faken, in Anführungsstrichen, war mit 14 Jahren. Nee, geh jetzt mal nicht in die Vergangenheit. Wie lange betreibst du diesen richtig heftigen Betrug? 8 bis 9 Jahre ungefähr. Ja. Das heißt, du hast Unsummen verdient. Richtig. Wie viel? Aber das Problem ist, dass man, wenn man so viel Geld hat, will man natürlich auch einen höheren Lifestyle leben. Und der höhere Lifestyle kostet natürlich auch mehr. Also ich muss mal auch wiederum mehr Geld eintreiben, um diesen Lifestyle weiterzuleben. Wie viel Geld hast du denn über den Daumen eingenommen in diesen 9 Jahren? Mit Sicherheit. Über eine Mille ist es mit Sicherheit. Über eine Mille ist es hundertprozentig. Fünfstelliger Bereich. Warum machst du das? Wie gesagt, es ist wie eine Sucht. Also ich bin geldgeil so gesehen. Es gibt 2 Persönlichkeiten von mir. Es gibt die eine Persönlichkeit, die einen guten Lifestyle leben kann. Und dann gibt es nochmal die andere Persönlichkeit, die menschlich ist und die Reue zeigt. Und ich weiß nicht, ob man das multiple Persönlichkeit oder so hinwirken kann. Aber, wollen wir es jetzt nicht allzu sehr psychologisieren? Wenn du reuig bist, dann nimm dir einen Anwalt und erstatte Selbstanzeige. Nee. Das kommt für mich nicht in Frage. Was denn? Eher gesagt, würde für mich in Frage kommen, das Ganze zu exiten, also aufzuhören damit und als Programmierer tätig zu werden. Das wäre das Einzige, was mich interessieren würde. Oder welchen Weg ich einschlagen würde. Was macht das denn mit dir, dass du über Jahre Leute richtig abgezogen hast? Denkst du über diese Leute nach? Ich bin Soziopath und ich leide unter Misanthropie. Das heißt, ich verachte Menschen. Okay, dann wollen wir mal uns im Hintergrund mit dem Soziopathen noch weiter beschäftigen und erstmal gucken, ob er wirklich die Wahrheit sagt. Und wenn er die Wahrheit sagt, dann könnt ihr davon ausgehen, dass die Konsequenzen gezogen werden hier. So, dann machen wir weiter mit Maria. Und Maria ist 67. Guten Morgen, Maria. Guten Morgen. Maria, um was geht's denn bei dir? Ja, ich habe seit 40 Jahren Depressionen, bipolare. Seit 14 Jahren? 40. 40 Jahre? Ja. Oh weia, das ist ja eine unfassbar lange Zeit. Eine harte Zeit. Das glaube ich. Und in diesen Zeiten, als das bei dir angefangen hat, gab es ja auch noch nicht so dolle Medikamente. Ja, tolle Medikamente, die einem dann die Nieren kaputt machen. Ja, ich wollte sagen, nicht so dolle Medikamente. Ja, ja. Aber erzähl mal ein bisschen weiter erst. Ja, was soll ich weiter erzählen? Also seit 40 Jahren leidest du darunter. Ja, also rauf und runter, mal mehr, mal weniger. Dann wurde das mit Lithium stabilisiert. Da ging es mir eine Zeit gut. Und dann kam der dicke Hammer, 2002, glaube ich, Nierentätigkeit nur 20%. Ja. Ja. 2002, aufgrund der schweren und giftigen Medikamente. Ja. Ja. Nun sind wir ja 13 Jahre weiter. Wie geht's dir denn heute? Es geht mir heute seit Anfang Februar verhältnismäßig gut. Wie kommt es? Das ist ja dann eine schöne ja, Entwicklung nach all der Leidenszeit. Ich habe 2011 diesen Hirnschrittmacher implantiert bekommen. Du hast einen Gehirnschrittmacher implantiert bekommen. Das ist im Prinzip nahegelegt dem Parkinson'schen Schrittmacher. Du hast einen Gehirnschrittmacher bekommen, der die Depressionen bekämpfen soll? Ja. Das habe ich noch nie gehört. Das gibt es aber das schon ein paar Jahre. In der Tat, das habe ich noch nie gehört, dass man Depressionen mit einem Gehirnschrittmacher... Ist das schon... Es ist eine Studie. Also es ist nicht verbreitet und es ist, wird nicht angewandt bei... Nein, ich bin ein Versuchskaninchen so ungefähr. Ich verstehe. Aber freiwillig. Da hat man deinen Kopf aufgemacht, deine Schädeldecke geöffnet und hat einen Chip eingesetzt, oder wie kann man sich das vorstellen? Nicht ein Chip, sondern rechts und links am Kopf eine Elektrode eingepflanzt. Liegt diese Elektrode unter der Kopfhaut oder unter dem Knochen? Nee, unter der Kopfhaut. Unter der Kopfhaut. Ah, das heißt also, der Schädelknochen musste nicht weggenommen werden. Der ist nur aufgetrennt worden. Okay. Aber bei Bewusstsein kann man nicht sagen. Doch, ich war wohl hellewach dabei. Ich hörte auch, wie der Professor die Schraube einschraubte ins Gehirn, damit der Kopf stabilisiert wurde. Mhm. Und bin dann halt, also ohne Schmerzen, aber bei normalem Verstand operiert worden. Und das müssen die tun, damit da kein Fehlgriff passiert. Ich verstehe. Das ist, glaube ich, nicht schmerzhaft, sondern einfach nur eine merkwürdige Situation. Ja, nachher ist es schon schmerzhaft, ne? Nachher schon, na klar, ja, sicher. Aber währenddessen, glaube ich, tut das nicht weh, ne? Nee. Ja. Wie lange hat diese Operation gedauert? Es sollten normalerweise zwei Operationen draus werden. Also einmal Kopf und einmal den Schrittmacher einzusetzen. Aber sie haben es in einer OP gemacht. Das waren dann 4 bis 5 Stunden. Was heißt denn Kopf und Schrittmacher? Also im Kopf sitzen ja die Elektroden. Der sogenannte Schrittmacher. Nee, die Elektroden. Der Schrittmacher sitzt unter der Haut, unterm Schulterblatt. Ach so. Ah, okay. Sind dann Leitungen verlegt. Ach so, das heißt, der wird mit einer Batterie anbetrieben. Ja. Und wenn die Batterie leer ist, wird dein Schulterblatt geöffnet. Mhm. Und es kommt eine neue Batterie rein, damit das wieder nach oben ins Gehirn reingeleitet werden kann. Mhm. Jetzt verstehe ich, ja. Ja, das habe ich jetzt mittlerweile drei OPs mitgemacht. Ja. Und das heißt, dort werden elektrische Impulse ausgesendet und diese elektrischen Impulse gehen ins Gehirn und treffen vermutlich das Zentrum, welches die Depression auslöst, und dadurch gibt es keine Depressionen mehr. So in etwa. So wäre es schön einfach gesagt, ja. Die stimulieren einen Nerv bei einem Teil der Patienten wurde der Vorderhirnbündel stimuliert und bei mir der Akkonensis oder so ähnlich. Ja, so genau muss es gar nicht sagen. Ja. Aber irgendwas wird ja stimuliert auf jeden Fall. Das Allerwichtigste ist ja, es bringt offensichtlich was. Ja, aber nach langer Leidenszeit. Nach 4 Jahren jetzt habe ich es das erste Mal wieder 4, 6 Wochen, dass es mir gut geht. Ach so, das ging nicht direkt nach der Operation. Nein. Ging das nicht? Hast, das ging gut nach der OP, 8 Tage. Mhm. Und dann war ich wieder im Keller. Dass du dann überhaupt das noch weiter hast durchführen lassen, dieses Experiment? Ja, ich war da, ich habe mich festgebissen. Ich will ein normales Leben gerne führen. Also du bist so gebeutelt von dieser schweren Erkrankung in all den vielen Jahrzehnten, dass du jetzt quasi nach jedem Strohhalm greifst, der dich vielleicht retten könnte. Ja. Ja, das kann man ja auch nachvollziehen. So, aber jetzt geht es dir einigermaßen gut, sagst du. Ja, seit Anfang Februar. Anfang Februar hast du gesagt vorhin, ja. Was, wenn man 40 Jahre unter Depressionen gelitten hat, dann kann man sich ja wahrscheinlich gar nicht mehr ein entspanntes und helles und glückliches Leben vorstellen. Wie empfindest du denn jetzt das Leben? Jetzt empfinde ich das schön, dass ich jetzt nach 3 Jahren so ungefähr mal wieder in meinem Garten arbeiten kann. Blumen pflanzen und so weiter und so fort. Freude wieder, an den Blumen hast? Ja, wieder richtig lecker kochen kann. Ich bin ja Rentnerin, aber meine schriftlichen Arbeiten wieder gut erledigen kann. All das ging vorher nicht? Nein. Vorher hast du auch keine Freude an Gartenarbeit oder Kochen gehabt? Nein. Und habe mich die letzten 3 Jahre eingeigelt. Du lebst alleine? Nein. Nein? Nein. Mit Ehemann, ja, und einer Tochter, die am Sonntag ein Baby bekommen hat. Ah, Gratulation. Also, ja. Das war dann sicherlich auch für deinen Mann eine schwere Zeit, 40 Jahre die Frau so leiden zu sehen. Ja. Ja, gut. Jeder hat ja seine Wehwehchen. Natürlich. Ne? Wir sind 45 Jahre verheiratet gewesen jetzt. Sogenannte Bronzehochzeit. Aber Maria, jetzt geht es dir seit Februar gut. Das ist ja. Hast du schon mal so eine lange Phase gehabt, wo es dir gut ging? Nein. Das ist eine ganz neue Erfahrung jetzt. Ja. Ja. Das ist auch eine ganz neue Erfahrung für meine Umwelt. Weil du anders drauf bist und dich anders verhältst. Ja. Wie verhältst du dich jetzt anders gegenüber früher? Wie soll ich sagen, wo ich keine Depression hatte, war ich halt Hans Dampf in allen Gassen, habe auch alles immer geschafft. Ja, und das kommt jetzt auch wieder durch. Und das bringt meiner Umgebung schweres Bedenken. Schweres Bedenken, wenn du Hans Dampf in allen Gassen bist? Ist doch super. Warum? Ist doch super. Ja, aber bipolare Störung heißt doch was. Hallo? Ja, ich bin noch da. Du wolltest was erklären. Bipolare Störung heißt ja, dass es eine Zeit lang im Tief ist. Genau. Und dann irgendwann hochgeht. Genau. Und dann hochgehen bis in die Manie. So, aber ich habe es jetzt so verstanden, dass du auf so einem guten Mittelfeld bist, auf so einem Mittellevel. Ja, aber meine Umgebung meint, ich wäre manisch. Ach so, jetzt verstehe ich. Aber du empfindest dich nicht als manisch. Nein, ich muss mich zwar bei manchen Sachen zurückhalten. Ich übertreibe dann ein bisschen mit der Arbeit oder so. Aber ich sage mir andererseits, mein Körper sagt mir auch, wann es genug ist. Aber wenn deine Familie, die kennt dich, die kennt aus all diesen vielen Jahren deine Hochphasen, wo du völlig außer Rand und Band warst, und die kennen die Tiefphasen. Ja. Die müssen doch dann jetzt auch kapieren, dass dein jetziger Zustand nicht zu vergleichen ist mit dieser Verrücktheitshochphase von früher. Ja, die haben aber Angst, es würde dahin abgleiten. Ach so. Aber kann man denen das dann nicht so erklären, medizinisch? Ich habe mit dem Professor gesprochen und habe dann auch gefragt, nachdem es mir dann jetzt besser geht. Und er sah das dann natürlich auch, die sehen das ja direkt. Und dann hat er noch den Stimulator überprüft und sagte, soll ich die Voltzahl dann zurücknehmen? Ich sage, nein, nein, Herr Professor, die lassen Sie lieber mal schön. Ja klar, wenn es dir gut geht dabei, nur das zählt. Ja, und dann habe ich gefragt, und er sagt, das würde wohl längere Zeit oder vielleicht auch nicht für immer anhalten, ich weiß es nicht. Wissen die auch nicht, können die einem ja auch nicht sagen. Aber er meinte, so tief wie ich war die letzten Jahre, werde ich wohl nicht mehr fallen, sondern eher mit Schwankungen zu rechnen haben. Mensch, bei dir, ja? Und Schwankungen kenne ich mein Leben lang, ja. Also ich finde es interessant, und wenn es dir jetzt schon so weit geholfen hat, und das ist ja schon ein großer Fortschritt, dann sei dir das von Herzen gegönnt. An welcher Universität macht man diese Studie? Wo bist du da? Ja, soll ich sagen? Ja gut, das ist einmal die Uni Bonn und einmal die Uni Freiburg. Okay, gut, das ist ja kein Geheimnis, Uni nee. Bonn, Uni Freiburg. Wer sich dafür interessiert, kann ja sicher da auch mal hinschreiben und sich, ja, und sich informieren. Ganz genau. Maria, danke, dass du uns erzählt hast. Ich wünsche dir von Herzen, dass es weiter so läuft wie jetzt und dass du die nächsten 30 Jahre, die nächsten 40 Jahre guter Dinge bist. Ich hatte nur noch eine Frage. Ja. Ich habe noch ein Problem. Problem, die Tochter ist 33 Jahre jetzt alt, aber die leidet immer noch darunter, dass sie vor ihrem, die hat es vor ihrem 13. Schuljahr gemobbt worden ist. Maria, da mache ich jetzt einen Vorschlag, denn das ist ein ganz neues Thema, wo man sich, wo wir uns jetzt Zeit auch für lassen wollen. Ja. Das machen wir im Hintergrund. Das heißt, du legst auf und die Sabine, meine Psychologin, ruft dich an und berät dich diesbezüglich. Einverstanden? Das ist lieb. So machen wir es. Ja, alles danke, Domian. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke. Tschüss, ciao. Tschüss. So, meine Lieben, morgen ist Themennacht und morgen heißt unser Thema Vergebung. Ich möchte gerne mit euch über Vergebung sprechen. Ich möchte mit Menschen sprechen, die etwas eigentlich Unverzeihliches vergeben haben. Also habt ihr zum Beispiel schlimmste Gewalt in eurem Leben erfahren? Ist jemand aus eurem Umfeld umgebracht worden? Oder ist euer eigenes Leben durch die Schuld eines anderen völlig zerstört worden? Und trotzdem sagt ihr, vielleicht auch nach langem Ringen, ich vergebe diesen Menschen. Ich vergebe diesen Menschen. Wenn ihr dieses sagt, wenn ihr so eine Entwicklung hinter euch habt, würde ich gerne mit euch sprechen und dass wir uns darüber unterhalten. Und ich möchte auch gerne mit jemandem sprechen, dem vergeben wurde, obwohl man ihm vielleicht gar nicht vergeben dürfte, aufgrund dessen, was er getan hat. Also Vergebung. Wenn ihr gerne darüber mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter domian@wdr.de oder ruft morgen während der Sendung und ab 0 Uhr vor der Sendung an. Hier ist Monika. Monika ist 68. Guten Morgen, Monika. Morgen. Monika, um was geht's bei dir? Ich freue mich erstmal riesig, dass ich durchgekommen bin. Ich bin jetzt noch ganz, ganz ruhig. Habe auch schon durch deine Sendung ganz, ganz viel Tränen vergossen. Aber wiederum habe ich immer gedacht, Mensch, geht's dir doch gut. Ja. So, mein Anruf gilt diesem Markus. Also, weißt du, mir sträuben sich, also mir kocht das Blut, Karamba. Mhm. Von, also du meinst so ein abgebrühter Mensch. Ich habe ja leider auch den Schluss nicht mehr mitgekriegt. Ich habe erst gedacht, der wollte da jetzt auch wieder euch vergackeiern und liegt auf. Aber wie kann man mit sich mit so einem Betrug brüsten im Fernsehen? Mhm. Hoffentlich hat ihn jemand an der Stimme erkannt und den kriegen sie an der Hammelbeine. Da werden einige Dinge jetzt im Hintergrund schon in Aktion sein. Davon kannst du ausgehen. Ich war auch sehr schockiert. Aber er hörte sich auch wohl toll reden. Also er hat mich zum Schluss ausgelegt. Nein. Ich habe ihn herausgenommen. Das habe ich nicht mitgekriegt. Ich hab ihn rausgenommen, damit wir uns im Hintergrund mit ihm beschäftigen. Ja. Also, wer weiß, was da noch alles rauskommt. Du, da muss ich mir einfach Luft lassen. Also sowas gibt's doch überhaupt nicht. 23 hat der Dächer. 23 Jahre alt. Und macht so einen Scheiß. Sag mal, wir werden doch genug verscheißert und vergackeiert auf der Welt. Und denn so ein Mensch geht noch ins Fernsehen. Mhm. Er weiß, der hat ja auch keine ganz normale Stimme. Der hat die nicht verstellt. Nix. Das glaube ich auch nicht, nein. Nein. Also das hört sich, also da muss ich mir, also du, ich kann mich, ich glaube, ich schlafe die Nacht nicht. Du kannst davon ausgehen, dass alles, was möglich ist, hier von unserer Seite aus getan wird. Das glaube ich auch. Also weil ich ein Mensch bin, ich bin wirklich nicht für, ich rieche mich zwar schnell aus, aber ich glaube, den könnte ich prügeln bis zur Besinnungslosigkeit. Ich denke an die vielen, vielen, vielen Menschen all die Jahre, die er abgezogen hat, die vielleicht nicht viel Geld hatten, die sich irgendwas Schönes bestellt haben und das nicht bekommen haben und nur Geld haben zahlen müssen. Oh Gott, ist das gemein. Ja. Also dein Kollege hatte mich auch zwar gefragt, ob mir auch schon sowas hier passiert ist. Nein, ich habe mit Internet und so nichts am Hut, aber ich muss dazu sagen, ich bin blind. Ah. Und ich hatte mal vor längerer Zeit mal hier so eine Aktion, wo ich wo ein Bauchgefühl mir sagte, da stimmt irgendwas nicht. Und hinterher, wenn alles so passiert ist, fällt dir ja erst alles ein. Mhm. Ich bin ja sonst ein schlagfertiger Mensch, aber in dem Moment, du bist starr. Du weißt einfach nicht, der hat hier an der Tür mich abgefangen und hat um Hilfe gebeten. Mhm. Ich sage, ja, es kommt drauf an. Ja, er wäre mit dem Auto hier beim ADAC anrufen, Auto liegen geblieben. Er wohnte gleich um die Ecke. Hinterher habe ich überlegt, wenn er gleich um die Ecke wohnt, warum geht er nicht zu sich nach Hause und telefoniert? Mhm. Und jeder heutzutage hat ein Handy. Das fällt dir alles später ein. Mhm. Und ich war aber so, ich wohne nur Hochparterre, dass ich sagte, und lassen Sie die Haustür mal auf. Mhm. Na ja, gut, dann habe ich ihn hier in eine Wohnung gelassen. Er ging auch zum Telefon. Ja, dann wusste die Nummer vom ADAC nicht. Das war so komisch. Aber ich sag mal gleich zwischendurch, Monika, wie gefährlich, dass du den in deine Wohnung gelassen hast, Mensch. Also das passiert mir. Ich war auch den ganzen Tag fix und fertig. Als ich anschließend einkaufen ging, hier damals existierte noch Schlecker, die sagten, wie siehst denn du aus? Also ich war kreidebleich. Okay, erzähl mal, wie es weiterging. Ja, und dann wollte er telefonieren und dann wusste er die Nummer vom ADAC nicht. Ich sage, naja, normalerweise als Autofahrer weiß man das. Mhm. Er hätte auch kein Handy, ob ich denn Geld wechseln könnte. Nö. Mhm. Ja, Sie haben doch da Ihre Tasche über der Schulter. Ich sage, ich kann kein Geld wechseln. Und ich ging immer schon zurück zur Treppe, aber unten war die Haustür, alles auf. Und dann habe ich gesagt, und ganz schnell raus. Ganz schnell raus. Aber ich bin den ganzen Tag umhergewandelt wie auf Pudding. Ach so, und der ist dann auch gegangen? Der ist dann auch gegangen. Da hast du aber Glück gehabt. Ja, da habe ich wirklich Glück gehabt. Ich habe hinterher noch die Polizei angerufen, ob irgendwas hier im Gange ist im Viertel, wo ich wohne, dass da so etwas ist. Aber das passiert mir kein zweites Mal. Der hatte verstanden, dass du nicht sehen kannst. Ja, ja, ich habe ja Armbinde und Stock. Ja, okay. Das ist natürlich dann nur hell und dunkel und ich kriegte auch mit, dass er zum Schrank ging und telefonierte. Aber dann wusste er nicht weiter. Und da fing es an, bei mir im Bauch so ganz eigenartig zu brummeln. Hast du denn alles nachkontrolliert? Es fehlt nichts in der Wohnung? Nein. Also Geld hatte ich bei mir und das andere habe ich hier versteckelt. Also das hätte ich ja mitgekriegt, wenn er in einen anderen... Es ist ja schon so unfassbar gemein, wenn die Verbrecher sich an alte Leute so ranmachen. Ja, und dann nur noch jemanden, der nicht sehen kann, ist natürlich noch eine Nummer gemein. Aber das hörst du ja so viel. Gerade, dass die behinderten Leute, das hatte ich gestern gerade im Fernsehen wieder mitgekriegt, eine blinde Frau auch bei einer blinden Frau eingebrochen. Mhm. Es ist eine Sauerei. Ja, Domian, man beobachtet uns. Mhm, natürlich. Kriegt irgendwann mit, die ist alleinstehend und nicht mehr die Jüngste. Ja, da ist vielleicht noch irgendwas zu grabbeln. Ja, und die Verbrecher hauen die Leute ja schon um für 20 Euro. Genau. Oder was auch ja, immer. Ja, aber weißt du, mir fällt noch was ein. Du hast ja immer mittwochs die Themen nach. Mhm. Da hätte ich mal eine Frage oder eine Bitte und das würde mich mal interessieren. Wie geht ein Mensch mit Hass und Neid um? Mhm. Gute Frage. Das heißt, wir sollten uns mit diesem Thema mal genauer beschäftigen. Ja, ja, das haben wir auch schon mal im Laufe der Jahre gemacht, aber das könnte man auch mal wieder machen. Das würde man. Auf einer Seite heißt es immer, man soll helfen, unterlassene Hilfeleistung. Auf der anderen Seite aber wieder, ja, das kann fähig sein, dass da einer auf der Straße liegt. Bist du dran, kriegst einen in die Fresse. Mhm. Also wir haben das notiert, das ist ein ganz guter Hinweis. Ja, Monika, du hast dich geärgert zu Recht über den ersten Anrufer. Ja. Wahrscheinlich hast du dich nicht alleine geärgert, sondern ganz viele mehrere, andere Menschen auch. Und das ist auch und das habe ich mir auch gleich überlegt, als ich deine Kollegin erwischte, dass sie bestimmt zurückruft. Ich habe mich auch mit der Stimme überschlagen. Ja. Also, Monika, aber ich freue mich vor allen Dingen, dass dir nichts passiert ist bei dieser Aktion mit dem Typ. Ja. Und pass bloß auf jetzt die nächste Zeit. Ja, auf jeden Fall. Schön. Und du machst schön weiter so Ich meine, wenn du morgens nach Hause gehst, du musst auf deine Ohren treten, was? Auf was? Ich muss auf die Ohren treten? Ja, so lange Ohren musst du haben, was dir jeder so vorgaukelt. Naja. Ich meine, es ist schade, wenn manche sich dann Spaß drauf machen. Naja, aber das sind das ja ganz wenige. Das ärgert mich dann auch immer, dass sie dann den anderen die Zeit stehlen, denn wirklich was auf dem Herzen haben. Ne? Monika, also, ich freue mich, dass wir beide uns, wenn auch nur übers Telefon, kennengelernt haben. Alles Gute wünsche ich dir. Wünsche ich euch auch allen. Dankeschön. Grüß dein Team. Mach ich. Tschüss. Gut. Tschüss. 31 haben wir gleich. In ein paar Sekunden. Und Hier ist Helmut. Helmut ist 52. Guten Morgen, Helmut. Hallo, moin Domian. Helmut, um was geht's bei dir? Ja, wir hatten also heute genau vor einer Woche telefoniert. Aha. Und es ging um das Obst- und Gemüsegeschäft. Ah, natürlich, ja. Du kannst dich dran erinnern. Ich kann mich gut erinnern. Super. Wir müssen also, das mal kurz... Die Sabine, die hatte mir also... Nach Moment, Moment, pass auf. ...eine Telefonnummer gegeben. Helmut, hallo. Wir müssen mal kurz zusammenfassen für die Leute, die dich vorige Woche nicht gehört haben. Ja. Vielleicht fasst du es kurz zusammen. Du bist der Betroffene. Also, ich hatte also damals mit meinem Sohn dieses Geschäft übernommen. Ein Obst- und Gemüsehandel. Richtig. Und der Sohn, das lief dann auf den Namen des Sohnes. Ja, genau. Und dann ist geschäftlich einiges richtig den Bach runtergegangen. Richtig, und eingebrochen, dass sich Schulden aufgehäuft haben. In Höhe von? 46.000 Euro. So war's. So, und du warst ganz verzweifelt vorige Woche, weil du gar keinen Ausweg mehr gesehen hast. Richtig, ich habe dir gesagt, du musst dringend zu einer Schuldnerberatung gehen. Da hast du gesagt, du warst schon irgendwo und die wollten 1.000 Euro haben oder irgendwie so. Ne? Ja, wir waren bei der Caritas gewesen und die konnten uns da auch nicht weiterhelfen und sagten, da das auf einer Insolvenz hinausgeht, also auf geschäftliche Insolvenz, müssten wir uns einen Anwalt nehmen. Mhm. Und die haben dann direkt vorab schon mal 1.000 Euro verlangt. Was natürlich wahnsinnig ist, wenn man komplett verschuldet ist. So, jetzt hat meine Psychologin, die Sabine, hat sich ein bisschen rangesetzt und hat dir irgendeinen Tipp gegeben. Genau, sie hat uns eine Nummer gegeben von der Rechtsberatung. Mhm. Und die habe ich auch angerufen. Und die Rechtsberatung, die hat mir also dann die Auskunft gegeben, was mich also schon dermaßen so beruhigt hat, dass man erst in Haft geht ab 40.000 Euro Schulden. Mhm. Beim Finanzamt, wenn es nachgewiesen wird, bei einer Steuerhinterziehung oder wie gesagt, bei Schulden, die sich aufhäufen. Aber wir haben gerade von 46.000 gesprochen. Ja, aber das Finanzamt, beim Finanzamt waren Schulden ab 6.000 Euro. Also, okay. So, also war schon mal der, ich sag mal, der beantragte Haftbefehl damit schon mal absolut hinfällig. Der Haft, es ging auch um den Haftbefehl deines Sohnes. Richtig. Also der Sohn hatte schon Angst, dass er halb im Knast sitzt. Genau. Was habt ihr denn jetzt nach dieser Rechtsberatung gemacht? Ich habe mich da, also, wie gesagt, bei der Rechtsberatung schlau gemacht. Mhm. Und wir sind dann nach dem Finanzamt hingefahren. Mhm. Und haben da einen Termin nachgeholt. Und da wurde die Sache noch einmal genau besprochen. Und die sagte dann einfach nur, dass wenn er eine EV abgegeben hätte, dass alles hinfällig gewesen, also alles hinfällig wird. Eine EV, was ist das? Eine eigenständige Versicherung, okay. Hm, ja. So, und das ist gemacht worden und damit war also praktisch sowieso alles hinfällig. Was heißt das jetzt für euer Leben? Für unser Leben heißt das ganz einfach, dass die 6.000 Euro beim Finanzamt noch offen stehen. Mhm. Und sobald sie die, ich sag mal, abbezahlt haben oder eine Insolvenz beantragen, wo ich noch einmal bei der Rechtsbehelfung anrufe, für einen Anwalt, für die Insolvenz. Ja, und wenn das dann gut geht, dass wir die 1.000 Euro irgendwo auftreiben, da bin ich ganz zuversichtlich, dass dann also praktisch uns ein Neustart. Die Sache ist kompliziert und die können wir jetzt auch nicht so schnell verstehen. Das ist auch, glaube ich, gar nicht so schlimm, dass wir es nicht genau verstehen. Aber wir verstehen, dass du sehr erleichtert bist. Absolut, und absolut. Ich habe das in sehr guter Erinnerung. Vorige Woche hattest du große Angst um eure Zukunft, um deinen Sohn und alles. Genau. Hast du denn die Hoffnung, dass ihr dann irgendwann in absehbarer Zeit auch nochmal in normales Fahrwasser kommt? Ja. Das schon. Also spätestens, also für mich jetzt ist das gar nicht so wichtig, aber für meinen Sohnemann. Ja. Ich bin ja schon, wie gesagt, ein bisschen älter, 52, ja, ja. Ist dann auch nicht gerade das dicke Alter, aber ja. Mein Sohnemann 27 und wenn es gut geht, dann ist er in 5-6 Jahren, kann einen absoluten Neustart anfangen. Sehr und bis gut. Dahin ist er also praktisch, ja, man sagt also fast unantastbar. Das ist super. Helmut, ich freue mich sehr, auch dass du dich zurückgemeldet hast, weil wirklich viele Leute sich daran erinnern können, dass du angerufen hast. Und wenn die Sache jetzt so eine gute Fügung genommen hat und durch unseren kleinen Tipp hier auch, dann freue ich mich da wirklich sehr drüber. Also, toi toi toi, weiterhin für dich und deine Familie. Dankeschön. Und auf das so böse Zeiten, dass ihr verschont bleibt von so bösen Zeiten. Das hoffe ich auch. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss, ciao. Und alles Gute noch für die Sendung. Dankeschön, tschüss. Danke, ciao. Tschüss. Und hier ist die Helga. Und Helga ist 78. Hallo Helga. Ja, grüß dich, Jürgen. Ja, Helga. Ich bin ja ganz aufgeregt jetzt. Also ich weiß nicht, die sind alle so ruhig am Telefon und ich bin jetzt so nervös. Brauchst gar nicht aufgeregt sein. Ich möchte mit dir über das Schmerzmittel sprechen, Oxygesic. Und zwar bin ich Schmerzpatientin. Ich hatte 1974 einen Unfall, da ist mir ein Betrunkener reingefahren. Und da habe ich in Langenfeld lange in der Klinik gelegen, 10 Monate. 74? Ja, in Langenfeld. Und denn, ich wohne ja jetzt in Norddeutschland. Und dann habe ich anschließend noch einen Klinikaufenthalt in der BG-Unfallklinik in Duisburg gehabt, nochmal 9 Monate. Mhm. Und das war der Anfang meiner Schmerzen. Und dann habe ich natürlich in den Laufe der Jahre bekommen. Helga, ich muss dich unterbrechen. Was ist denn da bei dem Unfall passiert? Wo warst du verletzt? Ja, ich hatte hier an der Hüfte verletzt und Brüche. Mhm. Und die hatten das aber nicht richtig erkannt da in der Unfallklinik. Ja. Also vielmehr im Martinius-Krankenhaus. Und dann haben die erst nach 12 Wochen erst den einen schlimmen Bruch an der Hüfte festgestellt. Und da hat sich das alles so verzögert. Aha. Wie gesagt, das war ein Berufsunfall und deswegen war ich dann später in der BG-Unfallklinik. So, und daraufhin wurdest du dann Schmerzpatientin? Ja, da war das aber noch nicht so schlimm nachher. Mhm. Da fing das an. Und dann habe ich nachher neue Hüftgelenke, habe ich ja schon. Und jetzt muss ich neue Kniegelenke kriegen. Und da ich dieses Oxygesic schon so die Dosis erhöht hatte, weil die Schmerzen immer schlimmer waren. Und dann habe ich gedacht, du musst das wieder erhöhen. Aber das hat im Grunde gar nichts geholfen. Ich bin nur süchtig geworden dadurch. Was? Und dann habe ich natürlich meinem Arzt gesagt, Sie müssen mir noch eine höhere Dosis verschreiben. Der sagte, nein, das geht überhaupt nicht. Sie müssen in die Schmerzklinik und Sie sind süchtig. Und da habe ich erst gedacht, der ist verrückt, ich bin doch nicht süchtig. Wie hast du das ich denn, war süchtig, hast du, natürlich. Ich habe das selber nur nicht erkannt. Wie hast du das denn, wie hast du das, du hast es selbst nicht erkannt. Aber dann, wie hast du das denn gemerkt? Ja, dann hat er mich zu einem Gespräch geschickt in eine Klinik, wo so eine Entzugsabteilung war. Und da war dann so eine junge Ärztin, die wollte mich da schon direkt einweisen. Da habe ich gesagt, nee, das kommt überhaupt nicht in Frage. Wenn das sein muss, dann habe ich die Stärke, das auch selber zu schaffen. Aber nochmal eine Frage, Helga. Ja? Wenn man süchtig wird, nimmt man ja immer und immer und immer mehr. Und wie war das denn bei der Dosierung bei dir? Wie viel das habe ich immer gesteigert. Ich hatte ja erst mal angefangen mit 50 oder 20 Milligramm. Ja, und zum Schluss? Ja, und dann wurde das immer höher. Ja, ein paar Jahre ist das hier jetzt schon. Ja, das also mit 20 Milligramm angefangen und dann? Ja, und auf 200 war ich. Ach du lieber Gott. Ja, das ist natürlich viel. Ja, das war zu viel. Ja, das war viel zu viel. Ja, klar. Ja, und dann hat mein Arzt das zum Glück richtig erkannt. Und dann habe ich gesagt, so, ich werde das selber schaffen. Dann habe ich das geschafft. Von Januar diesen Jahres von 200 Milligramm auf jetzt im Mai auf 20 Milligramm. Oh, das ist natürlich eine tolle Leistung. Aber es war auch eine harte Zeit, kann ich dir sagen. Wie kann man sich das vorstellen? Entzug, das ist was ganz Schreckliches. Ja, wie kann man sich diesen Entzug vorstellen? Ja, du wirst nervös, du wirst also unruhig. Also ich meine, ich habe meinen Verstand immer klar, da war alles klar, aber ich kann es gar nicht beschreiben. Es ist ein ganz furchtbarer, schrecklicher Zustand. Man versucht, sich abzulenken durch irgendwas. Dann habe ich mir Tee gemacht, dann habe ich mal gemalt oder dann habe ich mal was geschrieben und alles Mögliche. Du bist jetzt von dem Entzug runter. Auf 20 Milligramm. Auf 20 Gramm und jetzt geht es einigermaßen gut. Ja, das geht mir nicht gut. Ich habe doch die Schmerzen. Die Schmerzen sind so schlimm. Ich muss jetzt ein anderes Mittel. Und da wollte er mich in die Schmerzklinik überweisen. Da habe ich gesagt, erstens mal kriegt man gar nicht direkt einen Termin. Da habe ich gesagt, nein. Mhm. Wir versuchen jetzt einfach mal ein anderes Mittel. Mhm. Ich sage, und wenn das nicht hilft, dann versuchen wir wieder ein anderes Mittel. Ja. Das kann ich doch zu Hause auch machen. Ja. Da brauche ich doch nicht deswegen in die Klinik. Und das heißt, du bist jetzt dabei, das auszuprobieren? Ja, ganz auszuschwemmen. Also, dass ich auf 10 Milligramm bin, dann kann er mich umstellen. Achso, du kannst jetzt noch kein anderes... erklärt. Du kannst jetzt noch kein anderes Schmerzmittel nehmen. Ja, ja, jetzt nehme ich noch immer noch 20. Ja, aber du kannst bis die Tage. Das ist nicht so einfach, von 20 auf 10 zu kommen. Das ist ganz, ganz schlimm. Aber du nimmst noch kein neues Schmerzmittel zusätzlich? Nein, nur für Kopfschmerzen manchmal. Ja. Ich habe ja auch ein Hypophysenadenom gehabt, da habe ich euch ja auch mal geschrieben, weil eine Dame da vor einigen Jahren auch das hatte. Und da habe ich euch das ja geschrieben. Ja. Klinik empfohlen und dem Professor und so weiter. Also Helga, ich gratuliere dir, dass du das geschafft hast. Das ist eine große Leistung, auch in deinem Alter, so einen Entzug durchzustehen. Wirklich. Ja, danke, dass du das auch bestätigst. Das hat mir mein Arzt bestätigt und auch noch einige andere Bekannte. Aber es war auch wirklich schwer. Das glaube ich. Deswegen kann ich nicht verstehen, das wollte ich sagen, dass Menschen, die keine Schmerzen haben, die das Zeug nur einfach einnehmen, um sich da irgendwie voll zu dröhnen. Ja, das kann also man nicht das kann ich nicht verstehen. So, jetzt wünsche ich dir, dass du es noch weiter runterfahren kannst und dass du dann auch ein Schmerzmittel findest, das dir die Schmerzen nimmt. Ja, das wäre ein Ziel. Also und dann kann ich dir noch sagen, zu dem morgigen Thema, da könnte ich sagen, der Unfallgegner, der war ja betrunken, der mir das zugefügt hat, dem habe ich eigentlich vergeben. Dem habe ich vergeben. Das soll ich mich da immer drüber ärgern? Das ändert doch gar nichts an der Situation. Geht es dir besser, nachdem du ihm vergeben hast? Ja, natürlich. Ja. Ich habe ja auch später dann noch meinen Sohn gekriegt. Ich kriegte keine Kinder früher durch das lange Liegen im Krankenhaus. Und das habe ich als ein Geschenk angesehen. Und mein Sohn, das ist ein ganz toller Mensch, der pflegt mich, der hat meinen Mann bis zum Tode gepflegt, der pflegt mich und der macht sehr alles. Gut. Also nur hat natürlich auch Schwächen, aber da können wir jetzt nicht drüber reden. Nee, da reden wir jetzt nicht drüber. Andermal mit dir sprechen. Ich freue mich, dass du angerufen hast und wünsche dir weiterhin alles Gute, Helga. Und nochmal Glückwunsch und alles Gute. Ja, danke schön. Tschüss, ciao. Und dir auch alles Gute. Danke, tschüss. Ich höre dich ja schon viele Jahre. Gut, tschüss. Tschüss, ciao. Die Helga. Hat's geschafft. Max ist 30. Guten Morgen, Max. Ja, guten Morgen, Jürgen. Hallo, Max. Ja. Ich muss mir gerade mal einen kurzen Moment sammeln. Die Helga, die sagte auch, sie ist ja so nervös, aber sie kam recht souverän rüber. Ich muss mir gerade... Du kommst jetzt schon sehr souverän rüber, glaub's mir. Ja, Max, um was geht's? Ja, worum geht's bei mir? Stichwort. Ich sag's mal so, ich stehe momentan an einem Wendepunkt in meinem Leben. Ich bin Zeitsoldat und damals, also am Anfang, wo ich frisch dabei war, auch gutes Geld verdient man da ja auch, habe ich eigentlich immer sehr ungebunden gelebt. Ich war feierwütig, ich war Trinker, hab halt nichts ausgelassen, hab mit allen Händen alles rausgescheffelt, was ich verdient habe. Seit wann bist du denn schon Zeitsoldat? Seit 8 Jahren. Und wie lange noch? Bis 2019 prinzipiell. Ja, okay. Aber das verändert sich gerade jetzt auch. Okay, also Geld, dafür nicht mal, wie viel, wenn ich mal fragen darf, als Zeitsoldat, wie viel verdient man denn da im Monat so ungefähr? Also in meinem Dienstgrad verdiene ich jetzt so 2,2. Und was für einen Dienstgrad hast du? Ich bin Oberfeldwebel. 2,2 netto oder brutto? Netto. Netto. Ja, ist nicht schlecht. Ja, sollte man meinen. Ne? Absolut, ja. Da kann man schon was machen. Ja, habe ich auch gemacht die ganzen Jahre. Du hast es schön krachen lassen. Richtig. Und ja, ich habe mir in der Zeit halt einen ordentlichen Schuldenberg aufgehäuft. Ach, das auch noch? Ja. Also nicht nur ausgegeben, sondern auch noch verschuldet. Ja, richtig. Ne? Wenn man schon 2 Hände zum Schaufeln hat, dann kann man auch mal ein bisschen mehr schaufeln. Wie viele Schulden hast du? Das sind über die Jahre jetzt 30.000 Euro geworden. Das ist natürlich viel Geld. Mann, 30.000 ist richtig viel. Ja, das ist richtig. Für was? Du hast schon gutes Geld verdient. Für was hast du das andere Geld ausgegeben, die Schulden? Gut, ich sag, damals hat man dann natürlich, ne, wenn man verdient viel Geld, hat man erstmal einen Kredit fürs Auto aufgenommen. Den kann man ja locker abbezahlen mit dem Gehalt. Und dann hat man halt gefeiert, dann hat man getrunken, dann hat man sich mal hier einen Laptop gekauft, dann hat man sich einen Fernseher gekauft. Und man sagt, ja, die Kredite kann man ja alles abbezahlen. Ich habe ja damals auch noch bei meinen Eltern gewohnt, ich hatte keine Miete, also ich hatte eigentlich nur Einnahmen und Aber eben auch große Ausgaben. Richtig, und, aber die ich so... Du hast es ausgegeben für so den alltäglichen Luxus. Richtig, genau. Ich habe im Saus und Braus gelebt, so für was man von meinem Stand sehen kann. Fettes Auto auch noch gefahren? Ja, doch schon. Nämlich? Jetzt nichts Besonderes, ein A4, aber halt ein Sechszylinder. Ja. Und viele Fahrten, das erübrigt sich dann auch noch mit 6 Zylindern. Okay. Naja. Ja. Gut. So. Und nun? Ja, dann kam es an einem Punkt, wie gesagt, ich war eigentlich immer ungebunden und vor 2 Jahren habe ich dann meine jetzige Partnerin kennengelernt. Und bin auch recht zügig mit ihr, habe ich mir mit ihr dann zusammen meine Wohnung geholt. Ich muss dazu sagen, sie hat aus ihrer damaligen Beziehung zwei Kinder mit hervorgebracht, die ich auch mit aufgenommen habe und ja auch lieben gelernt habe, mit denen wir jetzt zusammen uns ein Heimchen gebaut haben. Mhm. Und in ein paar Wochen erwarte ich unseren ersten gemeinsamen Sohn. Mhm. Ja. Jetzt habe ich halt, wie gesagt, durch meine Vergangenheit einen großen Schuldenhaufen, der mich ja jetzt an dem Punkt, wo ich heute stehe, einholt. Ja. Wo hast du diese Schulden? Wo hast du die? Ich habe einen großen Kredit. Also du hast es nicht verteilt überall, sondern du hast einmal das Geld aufgenommen und oder wie hast du es gemacht? Ich habe es dann irgendwann mal umgeschuldet. Ich habe jetzt einen großen und einen kleinen Kredit jetzt momentan laufen. Okay. Mhm. Weiß deine Partnerin davon? Ja, sie weiß davon. Mhm. Das sagst du, du stehst an einem Wendepunkt in deinem Leben. Der Wendepunkt heißt, dass du jetzt in ein solides Familienleben endgültig einsteigen willst und wirst? Oder wie meinst du das? Ja, genau. Dass ich jetzt an einem Punkt bin, wo ich halt erwachsen geworden bin, schimpfe ich jetzt mal. Aber meine Vergangenheit mich halt, was das angeht, einholt. Ich muss auch dazu sagen, meine Freundin... Ja? Ja, nee, sag mal fertig. Meine Freundin hat es auch wirklich nicht leicht gehabt. Dadurch, dass ich halt auch beim Bund bin, bin ich auch selten zu Hause gewesen. Und sie hat die beiden Kinder alleine zu erziehen gehabt und gleichzeitig noch einen Job. Mhm. Was am Ende dazu geführt hat, dass sie selber in eine Depression gerutscht ist. Ach weh. Und dadurch halt arbeitsunfähig wurde. Mhm. Das heißt, noch ein Einkommen weniger. Ja. du bist ja mit deiner Freundin 2 Jahre zusammen, sagst du. Ja. Hast du in den letzten 2 Jahren es denn auch immer noch so doll getrieben mit den Anschaffungen? Nein, absolut dann nicht. Also, wie gesagt, ich war auch ja, ein Alkoholiker, weiß ich nicht, ob man das sagen kann, aber ich war auch ein starker Trinker und ich habe nicht direkt, als ich sie kennengelernt habe, aber ein paar Monate danach, ich glaube, das letzte Mal, dass ich was getrunken habe, war ein Sekt jetzt zu Silvester. Ach so. So, jetzt sagst du, jetzt holt mich meine Vergangenheit ein. Da sitzen dir 30.000 Euro im Nacken. Was genau meinst du mit, die Vergangenheit holt mich jetzt ein? Was ist gerade jetzt Besonderes im Moment gegenüber vor einem Jahr zum Beispiel? Ja, dass jetzt diese Schulden dazukommen, halt... Ja, ein paar andere blöde Kleinigkeiten, die ja mal das Genick brechen, dass man hier und da dann nochmal ein bisschen was dazu zahlen muss. Dann, wie gesagt, kommt die Miete, die ich dann auch alleine tragen muss. Und ja, jetzt am Ende, wo ich vorher keine Wohnung und nichts hatte, wo ich dann so einen Kredit mal mit abzählen konnte, ist das ein Problem. Aber jetzt, habe ich mehr Ausgaben als Einkünfte. Ja, ich wollte gerade sagen, es bleibt kaum was übrig, aber... ist es sogar noch schlimmer. Du hast mehr Ausgaben als Einkünfte. Richtig, ich mache ein Minusgeschäft. Wie viel musst du denn an Schuldentilgung jeden Monat zahlen? Das sind, wenn man die Kredite zusammenfasst, sind das knapp 700 Euro. Mhm. Plus die Miete von 530 Euro. Dann sind wir bei 1200 Euro. Und dann kommt noch Steuern, Versicherung, Essen. Ich verstehe. Da ist nun wirklich dann nichts bei deinem Gehalt mehr übrig. Richtig, und dann bin ich noch nicht zur Arbeit gefahren. Ja, dann bist du nicht zur Arbeit gefahren. Warst du bei einer Schuldnerberatung? Nein, das ist das, warum in letzter Instanz ich noch nicht gegangen bin. Musst du machen. Ja. Musst du wirklich machen. Du hast es da mit Fachleuten zu tun und die können dir genau erklären, wie man das vielleicht in der Situation am geschicktesten macht und verteilt und oder stundet. Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung davon. Du bist ja auf einem guten Weg. Du bist ja willens, du willst es ja, du bist schon seit 2 Jahren auf einem guten Weg. Du hast eine Familie, du hast viele Verpflichtungen und da muss man ja jetzt irgendwie ein Organisations- und Zahlungsmodell entwerfen für dich und dein Leben. Das musst du machen. Mhm. Wieso hast du Scheu, dahin zu gehen? Ja, ich glaube, du... Ja, schon irgendwie, weil ich weiß nicht, ich fühle mich, wie soll ich das beschreiben? Es ist Stolz ist es nicht, so eine blöde Peinlichkeit. Es ist Verstehe. Mir halt einfach viel zu peinlich, das überhaupt zuzugeben. Es hat auch lange gebraucht, bis ich meiner Freundin das überhaupt eröffnen konnte. Aber jetzt hast du es hier sehr locker erzählt bei uns. Ja. Das war vielleicht ein Training für die Schuldnerberatung. Wenn du es hier schon so gut erzählt hast, kannst du... Nee, da muss man sich ja auch nicht so schämen. Mensch, du bist ein junger Typ und du hast halt einen Fehler gemacht. Und 30.000 Euro ist eine Stange Geld. Aber irgendwann wirst du das auch geschafft haben. Da muss man nicht in Sack und Asche gehen. Da hat man da einen Fehler gemacht und man will jetzt es wieder gut machen. So, und da muss man mit Fachleuten beraten, wie macht man es am besten gut. Da finde ich, musst du dir keinen Kopf machen mit Scham. Du hast ja gelernt aus der Zeit, das höre ich ja schon. Du willst es ja gut machen. Ja. Hat das eigentlich eine Auswirkung auf eure Beziehung, diese Schulden, dass deine Freundin irgendwann doch mal ein bisschen Aggressionen gegen dich hat? Du hast es uns angebrockt. Ja, natürlich jetzt gerade auch zum, da die Schwangerschaft in die Endphase geht, und es ist sowieso der Nestbautrieb sehr groß und ich kann ihr halt die Sicherheiten, die sie bräuchte, kann ich ihr nicht geben. Und ich kann ihr ohnehin schon wenig Sicherheiten geben aufgrund meines Berufes. Dadurch, dass ich einfach sehr selten für sie da war, was sie halt im Endeffekt in diese Depression getrieben hat und mich jetzt auch in eine, ja, ich nenne es mal schwellende Depression, also ich bin momentan auch in, jetzt momentan über die Bundeswehr auch in Behandlung, in ambulanter. Das heißt? Auch im also ja, ich habe es Du bekommst Medikamente und du glaubst, dass es auch ein Zusammenhang ist mit deiner Lebenssituation, die dich beängstigt. Richtig, weil ich auf der einen Seite unfähig bin, mich um meine Freundin zu kümmern, da ich nicht da sein konnte, und auf der anderen das Damoklesschwert, finanziell über mir schwebt. Verstehe. Und das hat mir halt zeitweise erst mal Schlaflosigkeit und Kopfschmerzen zubereitet und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich halt nicht mehr gerade laufe. Mhm. Pillen sind absolut okay für eine Weile, wenn man in einer solchen Lage ist, aber gleichzeitig muss man eben auch versuchen, dann die Realität so zu ordnen, dass man diesen Druck gar nicht mehr zu spüren bekommt. Und deshalb nochmal wirklich dringend die Bitte an dich, zu einer solchen Beratung zu gehen. Okay. Wie ist das denn im Moment? Bist du demnächst denn öfter zu Hause bei deiner Frau? Ist dein Einsatzgebiet näher an der Wohnung? Nein, überhaupt nicht. Aufgrund meiner beruflichen Spezialisierung, schimpfe ich es jetzt mal, gibt es für mich heimatnah keine mögliche Verwendung. Gerade in NRW sieht es sehr, sehr schlecht aus, was das angeht. Das heißt, selbst wenn ich mich nach NRW versetzen lassen würde, könnte ich nicht täglich nach Hause pendeln. Also du lebst in Nordrhein-Westfalen und wo arbeitest du? In Bayern. Oh, das ist natürlich sehr weit. Ja. Das bedeutet Wochenendbeziehung? Genau, war es jetzt zeitweise. Ich war jetzt die letzte Zeit halt sehr oft in Behandlung und war krankgeschrieben. Deswegen konnten wir die Zeit, zumindest konnte ich Zeit zu Hause nutzen. Mhm. Zuletzt, das hat einigermaßen gut getan. Ja. Verstehe. Also Max, jetzt werden wir dich gleich nochmal zurückrufen wegen der Schuldnerberatung. Da kriegst du ein paar Tipps an die Hand. Ja, danke. Du kannst aber auch nochmal mit meiner Psychologin über deine seelische Befindlichkeit sprechen. Und nochmal von meiner Seite, zermarter dich jetzt nicht mit Schuldgefühlen. Das bringt auch nichts. Ich finde, jeder Mensch macht Fehler. Manche machen große Fehler, manche machen kleine Fehler. Wichtig ist, dass man einsieht, dass man Fehler gemacht hat und dass man dann versucht, das Beste aus der Situation zu machen. Und das, den Eindruck habe ich bei dir, das willst du. Da muss man jetzt nach vorne schauen und nicht zu sehr nach hinten. Mhm. Mein Lieber, du legst auf und wir melden uns gleich bei dir. Okay, alles klar, ich danke dir. Viel Glück für dich und deine Familie. Tschüss, danke. Max. Ciao. Tschüss. Tschüss. Und nochmal der Hinweis auf morgen. Ich möchte euch nochmal kurz hinweisen auf morgen, auf das Thema Vergebung. Ich möchte gerne mit Leuten reden. Ich finde das ja wirklich in der Tat immer sehr beeindruckend, wenn Menschen etwas sehr Schlimmes angetan wurde. Etwas wirklich Schlimmes. Wenn ein Mord in der Familie passiert ist, wenn man Gewalt erfahren hat, wenn ein Mensch einem selbst sehr viel Leid angetan hat und man vielleicht auch nach einer gewissen Zeit des Lebens oder mit dem Abstand irgendwann sagt, ich vergebe diesen Menschen. Ich möchte gerne mit euch reden, die ihr so eine Entwicklung in eurem Leben gehabt habt. Euch ist etwas Schlimmes widerfahren und nach einer gewissen Zeit sagt ihr, eigentlich versteht's keiner, aber ich vergebe dem Täter. Wenn ihr morgen mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch doch unter domian@wdr.de, ruft morgen ab 0 Uhr an. Und ich würde gerne mit jemandem sprechen, dem vergeben wurde, dem vielleicht ganz mulmig dabei ist, dass man ihm vergeben hat. Wie geht es euch dabei und was denkt ihr dazu? domian@wdr.de oder ruft morgen ab 0 Uhr an oder gerne dann auch während der Sendung. Hier ist Elmar und Elmar ist 57. Guten Morgen, Elmar. Guten Morgen, Domian. Elmar. Schön, dass du da bist. Und was geht's bei dir? Ja, ich, ja, wie gesagt, bin 57, habe mit 17, 18 so angefangen mit harten Drogen, also mit Heroin. Ne? Mhm. Und ja, also fast 40 Jahre nehme ich das Heroin. Bis heute? Mit Unterbrechung. Hm? Bis heute? Ja, also heute bin ich im Methadonprogramm. Ja. Ne? Aber gelegentlich habe ich immer noch Rückfälle heute. Mhm. So. Worüber ich mich selber am meisten ärgere, ne, weil das bringt ja überhaupt nichts irgendwie so, ne? Aber also Methadon-Programm heißt, du nimmst dann ausschließlich Methadon, um die Sucht aufzufangen, muss man so ausdrücken. Ja. Ich habe einmal versucht ohne. Ja. Habe ich aber dann nicht geschafft, ne? Bin dann wieder richtig rückfällig geworden im Laufe der Jahre so, ne? Wie ist es denn so die letzten Monate gelaufen? Ja, wie gesagt, ich bin ja jetzt wieder fest beim Arzt seit 6 oder 7 Jahren im Methadonprogramm. Ne, nehme ich also täglich. Ne, aber es kommt eben oft mal vor, dass ich mir Heroin hole, ne, und mir was anderes reintue dabei noch. Ne. Was passiert eigentlich, wenn man Heroin nimmt, obwohl man auch Methadon genommen hat? Ja, bringt nicht viel. Das ist einfach die alte, das hört sich gar nicht. Ich meine, was das im Körper macht, wenn man Methadon sich... Wie nimmt man Methadon eigentlich ein? Spritzt man das? Nee, schlucken. Man schluckt das. Ja, wenn du jetzt Methadon... Ja. Wenn du Methadon okay, wenn du es geschluckt hast und dir eine Stunde später Heroin spritzt, was passiert dann im Körper? Ja, das ist Heroin, das ist, wenn man es abdrückt, ne, dann kommt im kurzen Moment noch was. Ne? Weil das Heroin ja, heute ist auch so schlecht geworden. Ne? Also gegen die 70er Jahre, da war es noch richtig gut. Ne? Heute ist eben nur noch totaler Dreck. Ne? Ist nur noch gepanscht und... Ne? Aber es ist eben also so die alte Routine, ne? Dann treffe ich Leute. Nee, du hast meine Frage nicht verstanden, Elmar. Wenn man diese beiden Substanzen quasi gleichzeitig zu sich nimmt, was passiert dann im Körper? Methadon und Heroin. Ja, die wirken dann, ja, das Methadon ist einfach stärker als das Heroin, ne? Mhm. Und das Heroin, das kommt kaum noch, das wirkt kaum noch. Aber wieso nimmt man dann Heroin, wenn das Methadon stärker ist? Wieso nimmst du dann Heroin? Ja, das ist meistens das Ritual, zur Szene zu gehen, Leute zu treffen, ne? Und das Kaufen und das Konsumieren und alles, ne? Mhm. Und ja, ich weiß auch nicht, weil ich das 40 Jahre so gemacht habe, ne, dann kommen halt Gelegenheiten, irgendwie die alten Wege laufen, ne, weil ich nichts mit mir anzufangen weiß, ne? Und ich weiß schon, wenn ich losgehe, das bringt mir eigentlich nichts, ne? Mhm. So rausgeschmissenes Geld, ne? Was mit der Methadon ist wesentlich stärker, ne? Und jetzt hast du 40 Jahre deines Lebens verdaddelt mit Drogen, sage ich mal, ganz salopp. Wie ist das für dich, wenn du darüber nachdenkst? Du bist ja 57. Ja. Eigentlich das ganze Leben. Da kommt dann noch was dabei. Ich bin 1,97 groß. Mhm. Wiege, hab mich vor 2 Tagen auf die Waage gestellt, wiege 66 Kilo. Mhm. Also mit 30 Kilo Untergewicht. Und deswegen, weil ich eben so untergewichtig bin ich vor kurzem in eine Landklinik gegangen, ne, die bei uns ist, und habe mich mal durchchecken lassen. Und da hat man eben Leberzirrhose bei mir festgestellt. Ne? Auch als Folge des... Ja, ich habe seit 1981 oder 82 Hepatitis C. Damals gab es die noch gar nicht. Da hieß es noch Non-A, Non-B, weil da gab's, war die C noch gar nicht bekannt. Aber Elmar, wenn du das dann so, wenn dir das so klar wird, was denkst du denn über dein Leben? Ja, ich wiege Titel vor mich hin, so, ne, das ist, Überkommt dich nicht manchmal schwere Traurigkeit, dass du dein Leben vertan hast? Total, ja, ja. Hast du Kinder? Ach, nein, nee, zum Glück nicht, nee, das Leben, was ich geführt habe, da habe ich immer gesagt, da passen keine Kinder zu, ne. Ich hatte zwar zwischendurch auch Zeit, ich habe 6 Therapien gemacht und war danach auch auf das Clean, ne, habe wieder ganz von vorne angefangen, ne, habe wieder Arbeit gesucht, und im Leben immer wieder neue Chancen gekriegt, ne? Durch Arbeitgeber, durch Leute irgendwie, ne? Welche Hoffnung hast du jetzt noch? Ja, keine mehr eigentlich so. Ja. So möchte ich die Sendung nicht aufhören, dass du keine Hoffnung mehr hast, Elmar. Das tut mir sehr leid. Deswegen möchte ich auf jeden Fall, dass wir dich gleich nochmal anrufen, denn die Sendung ist jetzt hier gleich rum. Ja, dazu bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich nochmal bei dir. Okay? Ja. Okay, dann sagen wir bis gleich. Ja. In der Technik heute Nacht Moritz Güldenring. Morgen 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit dem Thema Vergebung. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht. Bis morgen.